Deutschlandfunk Kultur Interview. In Eindhoven entsteht gerade eine Wohnsiedlung, die komplett aus dem 3D-Drucker kommen wird. Insgesamt sollen am Rande dieser niederländischen Stadt 5 Häuser entstehen, die alle so ein bisschen aussehen wie Steine, wie Meniere, von der Form und von der Farbe, nicht eckig, eher rundlich. Und ausgedruckt werden diese Häuser von einem riesigen 3D-Drucker an der Technischen Universität in Eindhoven unter der Leitung von Theo Salet. Mit dem habe ich über dieses Projekt gesprochen und habe ihn gefragt, wie denn das erste dieser 5 Häuser, das noch in diesem Jahr fertig werden soll, also das sozusagen in diesem Jahr aus dem Drucker kommen soll, wie das erste dieser Häuser wohl aussehen werde. And the first one will be just a one-story building with a square area of approximately 100 square meters. Das erste Haus werden wir im Sommer 2019 in diesem Jahr fertigstellen. Es wird ein nur eingeschossiges Gebäude sein mit etwa 100 Quadratmeter Grundfläche. Die 4 weiteren Häuser werden dann zunächst 2 Geschosse, dann sogar 3 Geschosse haben. Im ersten Haus haben wir also nur Wände und das Dach. Die 4 weiteren Häuser werden schwieriger zu bauen sein und werden dann eben ein Obergeschoss bzw. 2 Obergeschosse haben und darunter auch eine gedruckte Bodenplatte zwischen den Geschossen. Wir müssen über den Drucker reden, über den 3D-Drucker, der an Ihrer Universität steht. Einer der Hauptgründe, warum neben anderen Partnern eben auch die Technische Universität Eindhoven beteiligt ist an diesem Projekt. Das sieht nicht aus wie ein Büro, der Raum, in dem der Drucker steht. Und der Drucker sieht auch nicht aus wie ein Drucker. Können Sie das beschreiben, wie gerade dieses erste Haus dort bei Ihnen in der Universität quasi gedruckt wird? The houses will be printed with a large-scale gantry robot. Wir bauen die Häuser mit einem Portalroboter. Der sieht ähnlich aus wie ein üblicher kleiner Bürodrucker, den Sie zu Hause haben. Aber er ist ein großer Gerüstportalroboter, der dann Schicht um Schicht dieses Haus aufbaut. Konkret sieht das so aus, dass sich eine Düse umher bewegt und in diesem Hin- und Herbewegen dann Schicht um Schicht Beton aufspritzt. Das Gebäude wächst von unten nach oben und zum Schluss wird also noch die Außenfläche herumgelegt, so wächst das Haus und wird gebaut, Schicht um Schicht von unten nach oben. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann wird das allererste Gebäude, das auch kleinste, das Sie noch für dieses Jahr planen, das wird wirklich noch in der Universität ausgedruckt. Aber mit den größeren geht das ja nicht mehr, oder? That's right. Das erste Haus wird in unserem Universitätslabor gebaut, in unserem eigenen Labor mit unserem Drucker, der eine Grundfläche von 5x12 Metern hat und eine Höhe von 3 Meter. Wir können also das gesamte Haus bei uns im Labor bauen, jedoch nicht in einem Arbeitsgang, sondern in 4 Teilen, die dann per LKW zur Baustelle gebracht werden, wo sie dann zusammen gesetzt werden. Sobald wir das geschafft haben, werden wir die weiteren Häuser in einzelnen Bauelementen drucken, die einzelnen Bodenplatten ebenfalls getrennt voneinander und sie werden dann an der Baustelle erst zusammengesetzt. Das 5. Haus planen wir an der Baustelle selbst zu drucken. Wir werden dort mit den Unberechenbarkeiten der Witterung zu tun haben, Regen, Wind, vielleicht auch Schnee. Und das wollen wir eben in dieser Komplexität mit einbeziehen, um damit umgehen zu lernen. Wir wollten das aber nicht bei den ersten 4 Häusern auf uns nehmen, sondern erst dann, wenn wir schon etwas schlauer sind, eben dieses 5. komplexe Haus auf diese Weise bauen. Werden eigentlich die Menschen, es sind ja Wohnhäuser, die Menschen, die dann in den Wohnungen leben, zum Beispiel in dem Kleinen, das dieses Jahr noch fertig werden soll, werden die Menschen, die Bewohner, werden die eigentlich merken, dass sie in einem Haus leben, das aus einem 3D-Drucker kommt? The inhabitants will definitely experience that they live in a printed house. Die Bewohner werden sicherlich mitbekommen, dass dies ein ganz anderes Haus ist, zumal es ja von außen schon ganz anders aussieht, aber auch innen zeigen sich deutliche Unterschiede. Nehmen Sie zum Beispiel eine Dusche. Die Duschen werden ja herkömmlich immer quadratisch gebaut. Das bedeutet, man hat schwer erreichbare Ecken, die dann schwierig zu säubern sind. Der Drucker erlaubt es uns, Gegenstände ohne Ecken nach Belieben zu entwerfen und zu bauen. Und an solchen praktischen Kleinigkeiten werden die Bewohner sicherlich erkennen können, dass sie nicht in einem normalen Haus wohnen. Jedoch wird sich dieses Haus in keiner Weise, was Wohnkomfort angeht, von den herkömmlichen Häusern unterscheiden. Ist eigentlich diese Bauweise mit einem 3D-Drucker teurer als die konventionelle Bauweise? The first house will definitely be more expensive. Das erste Haus wird sicherlich teurer zu stehen kommen. Wir müssen ja alles neu konstruieren, umfangreich testen. Wir müssen jede Menge Modelle anfertigen. Wir müssen alles neu ausdenken und aus diesem Grund wird es sicherlich teurer werden. Das zweite und das dritte Haus werden dann wahrscheinlich schon ähnlich teuer werden wie Häuser mit traditioneller Bauweise. Und beim fünften Haus oder bei den weiteren Häusern erwarten wir dann, dass sie sogar noch billiger werden als die herkömmlichen Häuser. Werden diese Häuser eigentlich noch geplant von ganz normalen Architekten, natürlich am Computer heutzutage, aber so wie man auch andere Häuser plant, oder läuft auch das anders? Das ist eine spannende Frage. Diese neue Bautechnik unterscheidet sich ganz entscheidend von der früheren Bautechnik. Wir entwerfen ja alles digital, wir konstruieren mit Hilfe von Parametern und senden das direkt an den Drucker, ohne Zwischenschritte. Wir haben als weiteren Unterschied die Tatsache, dass wir beliebige Formen entwerfen können. Wir sind keineswegs gebunden an die üblichen rechteckigen Formen. Wir brauchen auch keine bautechnischen Zeichnungen. Jedoch verlangt die Baubehörde von uns zur Grundlage ihrer Genehmigungsverfahren, dass wir Zeichnungen vorlegen. Diese können wir auch aus unseren digitalen Dateien erstellen, während wir sie für die eigentliche Herstellung nicht benötigen. Wenn sich das vielleicht in Zukunft ändert, wenn die Behörden für Baugenehmigungen keine Zeichnungen mehr brauchen, weil sie auch an diese Technik gewöhnt sind. Wie weit könnte das irgendwann in Zukunft gehen? Könnte es sein, dass zum Beispiel ich bin kein Architekt, ich bin kein Ingenieur, aber dass ich sage, ich möchte ein Haus, eine Wohnung haben und dass ich selber an meinem privaten Computer das quasi entwerfe und daraus wird dann aus dem 3D-Drucker ein Gebäude und ich brauche in Zukunft keine Architekten, keine Ingenieure, keine anderen Fachleute mehr? Ich bin überzeugt, dass unser Verfahren letztlich zu einer Demokratisierung des Bauens führen wird. Wie wird es denn dann jetzt schon bei Ihrem Projekt Milestone, aber auch in Zukunft auf der Baustelle aussehen? Sie haben ja gesagt, am Ende bei dem größten Gebäude werden Sie den 3D-Drucker dorthin stellen oder wird es vor Ort machen. Das heißt, braucht man dann in Zukunft gar keine Menschen mehr, keine Bauarbeiter, die das quasi zusammensetzen? Auch in Zukunft wird ein erhebliches Maß an Arbeitskräften verlangt werden. Andere Typen an Facharbeit werden nötig sein, zum Beispiel die Instandhaltung des Druckers, die Herstellung von druckbaren Konstruktionsunterlagen, Wartung und Unterhalt, aber auch zum Beispiel die Produktion von Druckköpfen. Das alles wird doch in erheblichem Umfang menschliche Arbeitskraft verlangen. Nur die schwere körperliche Arbeit auf der Baustelle im Freien, die wird ersetzt werden durch Roboter. Theo Salet von der Technischen Universität Eindhoven über das Projekt Milestone, eine Wohnsiedlung mit insgesamt 5 Häusern, die einfach ausgedruckt werden. Übersetzt wurde er von Johannes Hampel.